steht. Ich kenne wirklich keinen Menschen, der nicht hingeht zum Abdancen. Was ist denn nur los? Süßes Mädchen, komm mal her. Ich möchte mit dir tanzen zum Elektro-Flair. Zieh dich aus, mach dich nackt, Elektro-Dance geht ab. Hau den Bass in der Diskothek und Boxen machen Schlapp. Alle tanzen weiter, weil Elektro so abgeht. Wir feiern heute Nacht in der Elektro-Diskothek. Egal, denn gute Laune kommt erst in der Diskothek.